Hallo. Hallo. Oh, das ist laut. Hallo, Klaus. Warum ist das so laut? Schön. Ist das selber programmiert, oder? Nö. Und wozu? Wollte ich nur mal ausprobieren. Okay, also alles, was ihr ab jetzt sagt, kann gegen euch verwendet werden. Von Anschlag. Die taucht doch nichts. Übersteigt, ne? Der übersteuert. Da gibt es ja tausende von Apps, die da in der Richtung. Vor allem auch in der Standard. Audio-Recorder. Die funktionieren dann auch so wie Diktiergeräte. Die recht gut. Ich suche eine gescheite, dass du nicht immer das Zoom mitnehmen musst, aber wenn der jetzt schon übersteuert, das bei Problem Musik. Ist ja, bei Musik ist er ja wahrscheinlich dann. Ja. Völlig überfordert. Was sind die so laut, dass die so. Das ist halt, der tut halt, weißt du, so ein Kompressor und der macht auf. Je nach Signal versucht er immer bis zum Maximum auszuschneiden. Kannst du halt bei lauter Musik regelt er runter, aber das ist sehr unterschiedlich. Kannst aber nichts einstellen. Schreien doch mal eine Minute lang an. Also im Proberaum wäre das was völlig anderes. Nee. Ja. Ja, hallo zusammen. Ich bin heute auf einer Kartbahn gelandet. Tja, wie kommt sowas? Naja, wir haben mit den Soulmen auf einem Familienfest gespielt und da gab es keine Gage, weil die hatten da so wie irgendwie kein Budget für die Musik, aber egal. Und dann haben sie uns heute mit der Band, mit den Soulmen, zum Kartfahren eingeladen. Ja, also ich selber fahre ja nicht, aber ich schaue immer gerne zu. Ja, und die schlagen sich ganz gut hier, die Jungs und Mädels von der Band. Könnte sein, dass einer von uns hier gewinnt. Also, ja, ist richtig was los. Vielleicht hört ihr das im Hintergrund. Es quietscht. Ja, ist schon faszinierend. Das ist so Elektrokarts sind das. Die fahren eigentlich relativ schnell. Bin ich begeistert und ist auch nicht so laut. Das ist auch schon mal schön. Ja, und es stinkt auch nicht, gell? Und da werden wir nachher noch bowlen. Das ist hier auch noch mit im Programm. Da werde ich dann mitmachen. Das ist was. Ja, das kann er. Ne? Da schauen wir mal, ob wir da auch irgendwas reißen können. Und in diesem Sinne melde ich mich später nochmal. Ciao. So, das Rennen ist aus und ich mache mich auf den Weg und werde mal versuchen, ein paar Stimmen hier einzufangen. Ja, hat Spaß gehabt, oder? Ja, voll ekelig. Das war super. Ich weiß nicht, wer. Der wollte einfach nicht weggehen. Du bist aber immer lachend hier vorbeigefahren. Das habe ich gesehen. Ich habe an irgendeiner Stelle, wo er weiter war, einen kleinen Stups gegeben. Also hat der Wiesel bei mir gemacht. Ja, der Wiesel bei dir. Ich habe auch erwartet, dass es bei mir machen würde. Der hat mir von hinten gestoßen in der Kurve und er hat mir weggedreht. Also kommst du normal nicht vorbei. Bist du dann mit dem Rückwärtsgang wieder ins Rennen? Und irgendwann habe ich dann mal vielleicht eine Runde gespielt. Aber Dritter. Dritter. Ja, da ist das Podium. Oh, es gibt tatsächlich Pokale auch. Schau dir das an. So. Kannst du nicht mehr. Schau dir das an. Kannst du nicht mehr aufholen. Ja, hier. Alles hier. Super. Ja. Was soll ich sagen? Einmal habe ich eine chillige Runde gemacht, weißt du, dann habe ich einen Hit gerade überholt und da war vor dir niemand. Dann hast du gerade keine Orientierung und keinen Ansporn. Stimmt schon. Da fährst du einmal, auf einmal Knuff von hinten. Ich habe die Sackel vom Wegfahren an, habe ich die nicht mehr gesehen, die war weg. Ja, die hat euch richtig hier Staub fressen lassen, oder? Abgesägt am Ende. Die schnellste Saxophonistin von... Ah ja, jetzt geht los. Oh, Sieger. Ich würde sagen, wir fangen mit dem langsameren Lauf an. Oh ja. Hatten wir nur einen Ausreißer, wenn du Zweiter gewesen wärst, hätte die Band komplett das Ding hier gewonnen. Schade, schade. Also, ja, ich habe mich auch ein bisschen geärgert, weil es war schon fies. Ja. Aber du kannst ja beim Bowling jetzt noch alles rausreißen. Was gibt das jetzt? Gruppenfoto? Oh, tatsächlich müssen wir uns alle jetzt da... Alle mal hier herstellen? Oder was? Kleine nach vorne? Kleine nach vorne. Das geht also. Ich gehöre auch zu den Kleinen. Nee, du gewichtigst die Kleinen. Holger? Ja. Hier? Dritter? Bei der Arbeit? Ja. Stolzer Dritter? Stark, oder? Stark, ja. Ich bin mehr als zufrieden. Ja. Ich Wo du sonst die vier Seiten bedienst, bist du jetzt hier doch Dritter geworden. Ja, und als kleiner, schwerer Kollege. Ich habe sie, aber der wahre Grund ist. Unter uns. Ja? Der wahre Grund ist, ich habe zwei aus dem, ich habe zwei von mir weggekickt. Achso, die hast du. Haben sich nicht getraut, mich ist das beruflich bedingt oder persönlich bedingt? Ist ausschließlich beim Rennen. Ich glaube, den Helm musst du hier oben lassen und das hast du mein eigenes. Ach, du hast deinen eigenen Helm mitgebracht. Ja, ja. Ich bin ja mit dem Motorrad da. Ach, das sind die Profis. Jetzt. Aus dem. Der hat ein bisschen mehr Freiheit. Also. Ja, ja, die waren sehr eng. Der Armin hat Sorge gehabt, dass er gar nicht mehr rauskommt aus dem Ding. Ne. So, jetzt machen wir das mit dem Kugelschieben, oder? Ja, genau. Ja. Ich glaub, da mache ich mal mit. Ja, eben. Das ist so fast meine Kernkompetenz. Minigolfen auch noch. Oh, das artet in Stress aus. So viel dann also zum meinen kleinen Ausflug in den Motorsport. Und ja, zum Schluss dieser Folge möchte ich mich dann noch ein bisschen bedanken. Und zwar wieder mal bei Micha von Making Tracks, weil der mir das Logo nochmal angepasst hat, nachdem ich von Podbean nach WordPress gewechselt bin. Das heißt, da stimmt jetzt auch die Webadresse wieder in dem Logo. Und dann muss ich mich herzlich bedanken auch beim Sebi vom Ohrennahrung Podcast. Der hat mir nämlich geholfen, dass ich mein RSS-Feed da irgendwie in iTunes auch reingebastelt kriege, dass man den da auch eventuell abonnieren kann. Ja, ich habe daheim nur Linux-Rechner und hab das nicht geschafft. Und der Sebi war so nett und hat das für mich übernommen. Ja, und wenn das geklappt hat, dann sollte der jetzt da im Store auch irgendwo auftauchen. Kann ich aber leider nicht prüfen, ob das geht, weil, wie gesagt, ich komme da nicht drauf. Naja, egal. Und sehr gefreut habe ich mich natürlich über die Empfehlung und Vorstellung. Das war aber bei den Landfunkern. Sehr, sehr nett. Und die Pottunion hat mein kleines Versuchslabor hier auch vorgestellt als Neuigkeiten in der Podcast-Szene oder unter irgendeiner Rubrik läuft es da am Anfang. Ja, vielen Dank dafür, hat mich unheimlich gefreut. Ja, und wie ihr seht, ist die Folge online, also war die Audioqualität dann doch gar nicht so schlecht. Letztendlich habe ich dann entschieden, ja, das Ding kannst du veröffentlichen. Das geht also. Offensichtlich, wenn die Auphonic-App da zwar rot anzeigt und sagt, es ist zu laut, dann ist das scheinbar noch lang gar nicht so. Ja, mit ein bisschen Feintuning im Audacity, denke ich, haben wir ein relativ gutes Ergebnis da zusammengebastelt gekriegt. Also, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Macht's gut und passt auf euch auf.